Ja. Pinochet musste 1989 weg. Der hat ein Plebiszit verloren, weil die Bevölkerung nicht mehr Angst hatte. Und ja, der hat verloren. Aber der ist als Senator noch bis zum Schluss geblieben. Der ist ganz ruhig in sein Bett gestorben. Aber ein spanischer Richter hat ihm noch in England, als er operiert wurde, wo er Tee mit Margaret Thatcher getrunken hat, immer, die waren sehr gut befreundet mit Margaret Thatcher, da hat der spanische Richter Baltasar Garzón einen Haftbefehl erlassen und er musste ein Jahr unter Hausarrest in England erleben. Kann ich mich erinnern? 98. Ja. Ja, das war die Zeit, als ich nach England gegangen bin. Aha, da warst du da? In London? Thatcher, England kenne ich. Mhm. Aber von Pinochet, kannst du dich erinnern? Kann ich mich erinnern. Ja, weil das war ein Riesenskandal. Ja, doch. Was kannst du dich erinnern? Das mit dem Tee mit Thatcher. Oh Gott. Wahrscheinlich, ja. War sehr lecker. Naja, Tee ist eine Zeremonie, so ähnlich wie in anderen Ländern auch. In England ist es auch eine Zeremonie. Und das bedeutet schon was, mit wem man Tee trinkt. Nein, man trinkt nicht Tee mit jedem. Nein. Auf jeden Fall, er hat sich wie ein Verrückter gestellt und dann kamen die Psychiater und der war so krank, dass sie Angst hatten, dass der Arme da stirbt. Und dann hat man ihn wieder zurückgeschickt. Und am Flughafen in Santiago ist er aus seinem Rollstuhl hochgegangen und hat er alle begrüßt. Und er war total gesund. Und er hat die ganze Welt verarscht, so wie immer. Dann ist er ganz ruhig im Bett. Eingeschlafen irgendwann. Am 10. Dezember, weiß ich nicht wann, das ist der Tag der Menschenrechte, dann ist er gestorben. Auf jeden Fall, 2019 passierte in Chile was ganz Schönes. Nach so vielen Experimenten, neoliberale Experimente, die Pinochet angefangen hat, mit den Chicago Boys, Milton Friedmans Wirtschaftssystem. Wir waren das erste Versuchskaninchen und dann ging in andere Länder weiter, dieser Neoliberalismus. 2019 gab es die Schüler sind, die U-Bahn haben sie einfach gesprungen und hunderte von Schülern sind reingegangen, ohne zu bezahlen. Und das war wie ein Feuer durch das ganze Land. In ein paar Tagen waren die Proteste so groß, weil die Menschen total unzufrieden waren. Piñera war damals der Präsident, der beste neoliberale Präsident in unsere 30-Jährige nach dem Putsch. Und am 25. Oktober gab es in Santiago 1.200 Menschen. 1.200.000 Menschen, die demonstriert haben. Ne? Zwischen dem 19. und 25. waren 1.200.000 Menschen auf den Straßen Santiagos. Und ganz Chile war eine große Rebellion und die Mauer waren total voll. Die Mauer haben geschrien, die Menschen haben da ihre Bedürfnisse geschrieben. Die Frauen, gegen Gewalt an Frauen, alle soziale Probleme, Gesundheitssysteme, Bildungssysteme, die älteren Menschen, alles, alles war da. Und die Repression war so, so heftig. Der Piñera hat angeordnet, dass die Polizei gegen die Gesichter der Jugendliche mit Gummigeschosse schießen soll. Und es waren in ein paar Monaten über 450 Jugendliche, die ein Auge verloren haben oder zwei haben zwei Augen verloren. Und die Frauen wurden vergewaltigt. Und dann eine feministische Gruppe aus Valparaíso, Las Tesis, das sind vier Frauen, sehr junge Frauen. Ah, ich habe vergessen, das Buch mitzubringen. In Münster hat man dieses Buch rausgebracht, von Las Tesis auf Deutsch. Die haben eine Performance gemacht und diese Performance hieß und heißt immer noch El Violador Eres Tú, der Vergewaltiger bist du. Und das hat ungefähr 15 Minuten gedauert im Valparaíso. Und gegen die Polizisten. Und die hatten so schwarze Tücher vor den Augen und ganz sexistisch angezogen. Und diese Performance sagt, ich bin nicht schuldig, es hat nicht damit zu tun, wie ich anziehe oder wann oder wo, sondern der Vergewaltiger bist du. Ne? Und der Vergewaltiger ist der Staat, sind die Richter, sind nicht nur die Männer. Ne? Es ist die Repression des Staates und so weiter. Und das war auch ein Feuer, die durch die ganze Welt ging. Du kannst das auf YouTube sehen. Es waren über 35 Länder, die in den eigenen Sprachen diese Performance gemacht haben. In Deutschland gab es so 5 oder 6 Städte, die das vorgetragen haben. Das war unglaublich. Das war so wie mit so viel in der Türkei, im Parlament. Die Frauen haben auf den Tischen geklopft und auf Türkisch diese Parolen gesagt. Ne? Unglaublich. Und das... Und Chile despertó, Chile ist erwacht, haben wir dann zwei Veranstaltungen gemacht. Das war das berühmteste Bild. Ne? Da gab es einen Platz, man nennt das Platz der Würde, La Plaza de la... Oh, de la ach, ich habe das Wort Würde jetzt vergessen, auf Spanisch. Dignidad. La Plaza Dignidad. Und das ist ein echtes Foto. Es ist nicht bemalt, sondern es gibt richtig Feuer. Und dann zum Beispiel, dann gab es eine neue Verfassung. Dann Boric kam an die Macht, ein junger Linker, der... Ja, hat alles gemacht, damit wir diese neue Verfassung schreiben konnten. 150 Menschen wurden durch das ganze Land gewählt, demokratisch gewählt, um anderthalb Jahre diese Verfassung zu schreiben. Menschen wie du und ich. Und wir haben verloren. Die Ultrarechte haben die Medien. Und wir haben verloren. Und jetzt schreiben die Ultrarechte die neue Verfassung, die wir am 17. Dezember wählen müssen. Und die ist schlimmer als die Verfassung von Pinochet. So sind die Dinge. Und das andere ist, dass ich manchmal im Kino Filme vorstelle, Mi País Imaginario, das Land meiner Träume, ist von Patricio Guzmán, ein Dokumentarfilm, die genau darüber erzählt, über diesen Aufstand 2019. Ja, wunderschön. Oder dieser Film, die unendliche Erinnerung, die jetzt im August rauskam. Und er war mit mir an der Uni. Der Augusto Góngora, der hat auch Journalismus mit mir studiert Und der hat dann, der war ein sehr tapferer Mann, der im Untergrund Programme gemacht hat, die in Chile nicht gezeigt werden durften. Aber hier haben wir sie im Fernsehen gesehen, ohne Namen, weil das war zu gefährlich. Und die beiden, Paulina Urrutia, ist seine Frau. Er hat erfahren, dass er Alzheimer hatte. Und das ist ein Dokumentarfilm, die sie selber akzeptiert haben. Eine junge Filmemacherin hat diesen Film gedreht, aber in Corona-Zeiten konnte sie das nicht. Und Paulina hat die Kamera im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im WC-Raum gestellt und ganz, ganz intime Bilder geschaffen, wo man ein ganz anderes Bild haben kann, über, nicht nur über diese Krankheit, sondern über Lebensgeschichten und immer zurück zu Zeiten der Diktatur und so weiter. Ich hoffe, alle können diesen Film sehen, die unendliche Erinnerung wird bestimmt im Dezember, glaube ich, kommen. Und wir machen dann mit Contravento weiter. Wir haben Programme zu Pablo Neruda, Víctor Jara, Frida Kahlo, Mercedes Sosa, eine wunderschöne Sängerin, Violeta Parra, spanischen Bürgerkrieg. Wir machen einfach weiter. Wie, weiß ich nicht, aber es ist die Erinnerung, die wir behalten müssen. Weil wenn die jungen Leute jetzt Ultrarechte wählen, wenn die AfD hier vorwärts kommt, dann wir müssen mit unseren Erinnerungen, mit unserer Erinnerungskultur sagen, ganz laut sagen, dass wir als Menschen, dass wir als Frauen in Würde und in Liebe und in Frieden leben wollen. Dankeschön, Isabel.